und warne sie vor dem Tag der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen und sie unterdrücken, ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde.